Grüß Gott, Kinder. Es ist doch kaum zu glauben, was alles passieren kann, wenn man einen Kobold hat. Das Haus kann einem über dem Kopf abbrennen. Ich meine das wörtlich. Ich glaube, wenn der Meister Eder an die Geschichte denkt, dann zittern ihm jetzt noch die Knie. Angefangen hat es, wie die meisten schrecklichen Geschichten, ganz harmlos. Es war ein kühler Tag und der Meister Eder hatte sich zudem so viel Abfallholz angesammelt, dass es sich wirklich lohnte, im großen Eisenofen in der Werkstatt Feuer zu machen. Nun, das war nicht das erste Mal, dass der Pumuckl dabei zuguckte und wie immer am prasselnden Feuer seinen großen Spaß hatte. Er wäre kein Kobold, wenn ihm Feuer nicht Freude machen würde. Solange die Ofenklappe offen war und der Pumuckl die hell lodernden Flammenzungen sehen konnte, tanzte und hüpfte an dem Ofen herum und sang dazu sein schönstes, natürlich selbst gedichtetes Feuerlied. Prassel, Pritzel, Brutzel, Feuer, Prasselrot und Ungeheuer, Knister, Knaster, Knuster, Feuer, sei mein Koboldsabend teuer. Prassel, Knistern, Zischen, Brodeln, dazu muss ein Kobold jodeln. Hollo, ho, hollo, Trio, hollo, Trio, hollo, Trio, oh, oh. Bei so einem schönen Feuer, da werde ich ein feuriger Feuerdichter und ein glühender Liedersänger und ein flammender Flammentänzer, Oberkobold. Und was wärst du? Ich? Ja. Ich bleib alleweil bloß ein Schreiner. Da ändert so ein bisschen eine Feier auch nichts dran. Ach, das ist aber langweilig. So wenigstens hüpfen und singen könntest du doch so. Tralalalalala. Nein, das kann ich nicht. Aber das Ofendierl kann ich zumachen. Nein. Sonst wird die Hitze da herin zu groß. Nein, bitte nicht zumachen. Ich will das Feuer sehen. Aber ich will nicht verbrutzeln. Also beim nächsten Mal anzünden darfst du es wieder sehen, ja? Beim nächsten Mal anzünden. Na gut, aber von mir aus. Schon beim Mittagessen hatte der Meister Eder dieses Gespräch längst vergessen und ihm natürlich auch keinerlei Bedeutung beigemessen. Er ging nach dem Essen wieder in die Werkstatt hinunter und weil er eine Arbeit hatte, bei der er ein bisschen herumtüfteln musste, zündete er sich eine Zigarette an. Wie er gerade das brennende Zündholz an die Zigarette hielt, schrie der Pumuckl. Feuer! Wo? Dein in deiner Hand. Ach so, ja. Mei, hast du mich jetzt erschreckt. Das ist doch kein Feuer. Das ist ja ein Flammerl. Ja, natürlich, aber viele Flammerl geben ein Feuerl. Also ich finde schon ein bisschen Feuer sehr schön. Na, du hättest eine Hex werden sollen und nicht ein Kobold. Wieso? Hexenfeuer? Man sagt heute so. Ja, dann bist du also ein Hexerich. Aha, du nimmst das Streichholz und dann machst du Ritschs. Und schon hast du ein Feuer gehext. Nein, das hat mit den Hexen gar nichts zu tun. Das kann ja jeder. Jeder? Ui, kann ich das auch? Lass mich das bitte mal probieren. Bitte. Nein, lieber nicht. Wer weiß, was du sonst alles damit anstellst. Gerade in einer Werkstatt ist das besonders gefährlich. Aber es ist doch nur so ein kleines Zündholz. Das kann ja gar nicht gefährlich sein. Das kann man ja ausblasen. Also komm halt her, damit er Ruhe ist. Fein. Es ist vielleicht besser, ich bin dabei. Wir zünden jetzt miteinander. Man zündet halt so. Als dass du aus lauter Eigensinn was anstellst. Ja, das ist wahr. Also, komm her. Also, ich fahre ganz leicht natürlich, fahre ja. Ich. Ja, nun mach schon. Endlich geht's. Oh, es brennt. Ja, Flamme nach oben halten. Ja, nach oben, ja. Schön. Ist ja schon oben. Ja, jetzt wird die Flamme aber viel kleiner. Schöne Flamme, ein Flammelein, ein Flämmchen, wie ein Lämpchen. Ja, jetzt bloß aus, sonst brennst du im Finger. Ja. Wenn du sichtbar bist, nachher brennst du doch. Ach so, bloß. Ja, lass mich doch erst Luft holen. Ja. Niemand kann ohne Luft blasen. Oh, schöne Flamme ausgepustet. Schade drum, nicht wahr? Nein, gar nicht. Wieso? Und jetzt ist er Ruhe, gell? Wenn es der Herr Pumuckl erlaubt, nachher arbeite ich jetzt wieder weiter. Ja, ich erlaube es ja schon, aber... Nix, aber... Bitte, kein einziges Aber-Zündholz mehr. Nein, keins mehr. Oh, eins nur. Du hast versprochen, dass du den restlichen Tag brav bist. Also, restlich ist lästlich, wie ein altes Kobolds-Sprichwort sagt. Aber es ist schön. Gut, versprochen ist versprochen, ein Zündholz ist kein Knochen. Auch ein Koboldssprichwort. Tatsächlich hat sich der Pumuckl getrollt und der Meister Eder hat gearbeitet. Aber wie es so ist, dem Kobold schien mit einem Mal jede Beschäftigung langweilig, die nichts mit Zündhölzern zu tun hatte. Lustlos raschelte er ein bisschen mit den Hobelspänen, dann setzte er sich auf seine Schaukel und schaukelte eine Weile hin und her, dann turnte er auf den Brettern herum und dann, ja, dann sah er plötzlich auf dem Werkzeugkasten ein ganzes Paket Zündhölzer liegen. Recht gesehen, viele Schachteln mit noch vieleren Zündhölzern. Großes Zündholzpaket. So, jetzt das Papier ein wenig aufreißen, vorsichtig, koboldsleise, und eine Schachtel herausnehmen. So, und noch eine, und auch nachsehen, ob wirklich Zündhölzer drin sind. Meister Eder tut oft auch Reißnägel und solche Sachen in Zündholzschachteln. So, ui. Ui, wirklich lauter Zündhölzer mit lauter feinen roten Feuerköpfen. Vielleicht tun die nur so, als ob sie Feuerköpfe hätten. Vielleicht, ob ich das mal ausprobiere, nur so ein bisschen an der Reibefläche so reiben. Nur so, es brennt gar nicht, wenn man nur ein bisschen reibt. Ist gar nicht so schlimm, wenn man ein bisschen fester so ritsch macht. Und noch ein ganz kleines bisschen fester so. Na? Ja. Es brennt! Pumuckl. Es brennt! Pumuckl. Es brennt! Ja, bist du wahnsinnig? Was habe ich denn gesagt? Keine fünf Minuten kann man dich unbeobachtet lassen. Kein Verlass ist auf dich. Da liegen doch lauter Hobelspänen rum. Was meinst du, was passiert, wenn die Feuer fangen? Alle zwei verbrennen. Gib sofort alle Zündhölzer her. Sofort! Aber... Es ist doch nichts passiert. Nichts passiert. Ja. Wenn ich nicht zufällig gerade hingeschaut hätte, nachher wäre was passiert. Ja, hättest halt nicht. Wenn's nicht so klar wärst, dann täte ich dich jetzt so verdreschen, dass dir Hirn und Sehen vergingen. Ja, aber ich habe nichts doch... Nichts aber. Auf der Stelle verlass du jetzt die Werkstatt. Nein. Ich will dich gar nicht mehr sehen. Verstanden? Aber ich habe doch wirklich... Gehst nicht gleich raus? Nö. Na, auf in die Wohnung gehst und drehen tust du dich halt nimmer. Aber ich komm mir ja nimmer unter die Augen. Ich wollte ja und nur wenn mal du noch einmal ein Zündhölzel anrührst, dann sind mir geschiedene Leute. Warum? Nass. Aber wenn ich es nur anrühre, das nass. Der Pumuckl war vor Schreck blass und der Meister Eder vor Zorn rot im Gesicht. Aber der Schreiner hatte natürlich recht. Es hätte die ganze Werkstatt in Flammen aufgehen können, wenn der Kobold mit der Flamme an die herumliegenden Hobelspäne hingekommen wäre. Der Pumuckl schlich zur Werkstatttür hinaus, als hätte er wirklich eine Trachtprügel bekommen. Er trollte sich hinauf in Eders Wohnstube und setzte sich auf ein Sofakissen. Eine ganze Weile saß er so und zupfte gelangweilt an den Fransen herum, die um das Kissen genäht waren. Eder ist ein böser Mann, der kein Spaß verstehen kann. Er hält ein kleines Zündholzlicht für eine große Feuergeschicht und schimpft mit rotem Angesicht mich armen kleinen Koboldswicht. Mich armen, armen kleinen, ganz kleinen Koboldswicht. Ich hätte es doch nie an Hobelspäne hingehalten. Ich bin doch nicht dumm. Ich bin doch der Pumuckl. Jawohl. Ich bin ein Klabautermanns Nachoberfahre. Und wenn ein Nachfahre über eine Zündholzschachtel fährt, da wird's noch lange nicht gefährlich. Das ist vielleicht ein Koboldsgesetz. Ist es da herum langweilig? Keine Schaukel ist da zum Schaukeln und kein Holz ist da zum Spielen und kein gar nichts ist da und Dichten ist auch langweilig. Langeweile, lang wie Meile, meinen lang man weilen kann. Was ist dran, ein Kobold? Spricht's? Nichts! So, jetzt hab ich's denen aber gesagt. Bäh! Und überhaupt, ich habe Hunger. Und wenn man Hunger hat, dann muss man etwas essen. Und wenn der Meister Eder sagt, ich soll ihm nicht unter die Augen kommen, dann muss ich eben selber sehen, ob mir nicht was Essbares unter meine Augen kommt. Und von unter den Augen kommt es dann von Mund in den Magen. Jawohl, so. Und jetzt gehe ich in die Küche und dann werde ich schon mal sehen, was ich da finden kann. So, na, da muss doch noch irgendwo ein Stück Wurst liegen. Ja, mal auf den Tisch hüpfen. Ho, ho, ho, ho, hüpf! Oh Gott, jetzt bin ich bald wieder runtergefallen. Auf dem Tisch liegt auch keine Wurst und hüpf! Auf dem Herd ist auch keine Wurst. Dafür liegt auf dem Herd... Nein, Pumuckl, nicht hinschauen. Zündhölzer schön liegen lassen. Nur nach Wurst suchen. Ob da in dem Kästchen Wurst ist? Da ist doch immer was zu essen drin. Dosen, Knistertüten mit Nudeln, Nudeln in Rudeln. Kleine Schachteln mit Sachen darin, aus denen man was kochen kann. Vielleicht ist da auch eine Wurst. Mal aufmachen. Ui, ui, ui. Schön bunt ist's hier drin in dem Kästchen. So viele Tüten und Schachteln und Büchsen. Da kann man ja direkt drin spazieren gehen. Und was ist denn das? Eine schöne, lange, blaue Schachtel. Ich liebe ja blaue Schachteln. Blaue Schachteln muss man immer aufmachen. Ui, was sehe ich denn da? Das ist ja... Ach so, ach, das sind ja Kerzen. Was tun eigentlich Kerzen bei den Esssachen? Die gehören ja gar nicht hier herein. Keine Ordnung ist das. Kerzen gehören in Dings, in das, wo man sie reintut, in Kerzenhalter, jawohl. Und wenn sie in Kerzenhaltern sind, dann gehören sie man kann sie ja an... Jedenfalls gehören sie hier raus. Braver Pumuckl, schafft Ordnung, ja. Also, auf die Schulter nehmen wie Baumstamm. Ho, ruck, so. Und mit dem Baumstamm über alles drüber klettern, so, und nun hinunter auf den Boden springen, so, und jetzt auf den Tisch wieder heraufklettern, aber das ist große Arbeit, Ordnungsarbeit. So, Pumuckl hat's geschafft. So, nächste Kerze holen, wieder runterklettern. Der Pumuckl war voll Eifer bei seiner Ordnungsarbeit. Es störte ihn nicht, dass dabei einige Konservenbüchsen auf den Boden flogen. Er machte Ordnung auf seine Art. Schließlich lagen alle Kerzen auf dem Küchentisch. Bei diesem Anblick kam ihm eine neue Idee. Die Kerzen aufzustellen und sich einen Kerzenwald zu machen, durch den man, wenn man ein kleiner Kobold ist, spazieren kann. Das war eine vergnügliche Beschäftigung und auch ein spannendes Spiel, durch den Kerzenwald laufen und sehen, dass dabei keine umfällt. Leider werden aber auch die spannendsten Spiele irgendwann einmal langweilig. Ach, Kerzen sind dumm, fallen immer um, drum, bum, schlumm. Eigentlich müsste man sie ankleben, eben, beben, streben. Und dann künden, finden, gründen. Pumuckl, wenn du noch einmal ein Zündhölzel anrührst, dann... Nein, nachher sind wir geschiedene Leute. Entschieden, geschieden. Und wenn ich sie doch anrühre? Hä? Oh, und wenn ich sie doch anrühre? Soll ich mal? Ich hab sie angerührt. Nichts ist geschieden. Ich mache sogar die Schachtel ein wenig auf. Ich rühre sogar zwei Zündhölzer an. Da ist überhaupt nichts dabei. Da kann ja gar nichts dabei sein. Selbst wenn ich eins anzünden würde, wäre auch nichts dabei. Denn das kann ich ja. Und ausblasen kann ich ja auch. Und so soll ich mal? Nur ein einziges. Ein allereinzigstes. Kann ganz schnell und ganz schnell wieder ausblasen. Hier sind ja keine Hobelspäne, die Feuer fangen können. Warum fangen die überhaupt alles? Wir brauchen es ja bloß nicht zu fangen. Man darf Zündhölzer nur in der Werkstatt nicht anzünden. Sicher hat der Meister Eder gemeint, dass wir nur dann geschiedene Leute sind, wenn ich noch ein einziges Mal in der Werkstatt Zündhölzel anzünd. Also jetzt ganz schnell Ritsch machen. Es brennt. Zündholz mit Kopf nach oben halten und blasen. Aus. Aus. Feuer weg. Gar nichts ist passiert. Das habe ich ja schon immer gesagt, dass da nichts anbrennt, solange ich Luft habe und blasen kann. Und ich habe viel Luft. Also mit so viel Luft, da kann ich ja 2080 und 13 Zündhölzer ausblasen. Jawohl, und dann noch eins dazu, wenn es sein... I, der Meister Eder kommt. Schnell weg, Dasch, schnell ins Wohnzimmer laufen. Schnell aufs Sofa hüpfen. So, brav aufs Kissen setzen, so... Tralalalala, tralalalala, tralalalala. Was ist denn, der Meister Eder kommt ja gar nicht. Er ist sicher bloß fortgegangen. Schnell wieder in die Küche, schnell aufräumen, bis er wiederkommt, damit der Pumuckl nicht aufkommt. So, schnell alles wieder schön in Ordnung bringen. Tralalalala, tralalalala. Der Pumuckl mit seinem ganz, ganz schlechten Gewissen hat sich schrecklich geplagt, die Büchsen, die er herausgeworfen hat, wieder ins Kästchen zu schleppen. Auch die Kerzen hat er wieder in die blaue Schachtel getan. Alle Kerzen bis auf eine. Die konnte er nicht mehr wegräumen, weil unten wieder die Werkstatttüre ging. Er gab also der Kerze schnell einen Stoß, dass sie unter eine Zeitung rollte, die auf dem Küchentisch lag, schlug die Kästchentür zu und sauste ins Wohnzimmer. La, la, la, la, la, la, la, la. Ah, da sitzt er ja. La, la, la, la. Ja, ganz brav sitze ich da. Ah, das wäre da der Krieg sein. Ich dichte ein Lied auf La. So, la, la, la, la, was ist denn eigentlich mit dem Hunger? Ach. Ist er noch nicht so groß? Nö. Kannst du nur eine Stunde warten? Ja. Oder soll ich schnell in der Küche was holen? Nein. Ich kann leicht noch eine Stunde warten. So? Ich habe eigentlich heute überhaupt keinen Hunger. Ja, noch ist ja gut. Ja. Ich muss noch zu einer Kundschaft. Ich bin in einer Stunde wieder da. Ja, es ist schon gut. Ich warte hier auf dich. Ah, das ist brav. Ja. Also, bis nachher. Ja, da habe ich aber Glück gehabt. Der Pumuckl hatte mächtig Herzklopfen. Aber das war ja noch mal gut gegangen. Es wäre überhaupt alles gut gegangen, wenn da nicht noch die eine Kerze auf dem Küchentisch unter der Zeitung gewesen wäre. Die wollte der Pumuckl noch schnell aufräumen. Er sauste in die Küche und holte die Kerze aus ihrem Zeitungsversteck hervor. Da fiel ihm auf, dass das die einzige Kerze war, deren Docht schon einmal angebrannt gewesen sein musste, denn der Docht war schwarz. Er betrachtete voller Interesse den Docht. Aha, du warst schon mal angezündet. Es war aber nicht der Pumuckl, der dich angezündet hat. Nein. Obwohl ich das kann. Wer nämlich Zündhölzer anzünden kann, kann auch Kerzenlicht anzünden. Da muss man ja bloß das angezündete Zündholz an den Docht, also bei den Klabautermännern auf den Schiffen, da war bestimmt immer nur Kerzenlicht und das war ja sehr gemütlich. Kerzenlicht ist Kobold. Licht. Bei flackerndem Schein ist gut Kobold sein. Ja, ist ein Kobold-Sprichwort. Ein Kobold ist der Flamme hold. Das Licht einer Kerze ist gut fürs Koboldherze. Ist auch ein altes, sehr altes Sprichwort. Und Sprichwörter haben recht. Immer. Und wenn ich meine Vorfahren fragen könnte, was soll euer Nachfahre tun, dann würden sie sagen, lieber Pumuckl, zünde doch die Kerze an. Jawohl, das würden sie dann bestimmt sagen. Und ich würde die Kerze so aufstellen, also so, Mensch, komm, schön stehen bleiben, nicht umfallen. Und dann würde ich die Zündhölzer nehmen, so wie ich sie jetzt nehme. Und dann würde ich so eins heraustun, so. Und dann würde ich Ritsch machen, so. Und jetzt das Zündholz an den Docht halten, so. Oh, die Kerze brennt. So, Zündholz ausblasen. So, Pumuckl, das hast du gut gemacht. Schön. Und da muss ich ja jetzt ein Gedicht machen und zu dem Gedicht singen. Und zu dem Singgedicht, da muss ich dann tanzen. Ein Kerzen-Kobold-Sangezünde-Haben-Stanzgedicht. So, jetzt singe ich Folgendes. Von der Flamme will ich singen, in die Flamme will ich springen, auf die Flamme will ich sehen, will im Kreise mich jetzt drehen. Heiße Flamme, gelbe Flamme, stammst du aus dem Feuerstamme, der da züngelt, flackert, leckt, hab ich dich für mich entdeckt. Tralala, tralala, tralala, tralala, jeder hüpft und schreit, hurra, hurra, halt, halt, halt, nicht umfallen, sonst kann ich doch nicht mehr um dich herum. Oh, die Zeitung. Die Zeitung brennt ja auch. Halt, halt, nicht brennen. Warte, ich blas dich gleich aus. Was? Du sollst ausgehen, wenn ich blase und nicht größer werden. Flamme, ausgehen. Warte doch, was mache ich nur? Moment, was Wasser? Was Wasser ist gut gegen Flamme? Wo ist Wasser? Wo ist der? Ich spucke. Ja, spucken hilft sicher. Und das nützt aber gar nichts. Es wird immer größer. Was draufwerfen? Topfdeckel draufwerfen. Topfdeckel schnell. Oh, zu klein. Ist aufhören, Feuer. Hilfe! Feuer! Hilfe! Feuer! Hilfe! Hilfe! Feuer! Du, Kali, hat da nicht jemand Hilfe, Feuer geschrien? Ja, ich hab's auch gehört. Von da hinten, aus dem Hof. Da beim Eder hin, gell? Komm, schau mal. Ich sehe nichts, du. Nein, da schau. Da oben beim Fenster kommt Rauch raus. Mensch, jetzt sieh ich's auch. Herr Eder! Der ist nicht da. Werkstatt, dir ist zugesperrt. Herr Eder! Das nützt nichts. Da müssen wir dir aufbrechen. Komm, lauf mal zum Hausmeister. Hey, was ist denn? Renz, oben was? Kommt schon der Rauch zum Fenster raus. Was, beim Eder? Oh, ja, aber es macht niemals auf. Werkstatt, dir ist zugesperrt. Die Tür muss man aufspringen. Komm, schnell. Da müssen wir doch gleich Feuerwehr anrufen. Nein, warte nur damit, ich schau zuerst nach. Es kann ja auch sein, dass bloß sowas raucht. Aber es hat jemand Hilfe Feuer geschrien. Ja. Was, bei uns im Haus? Ob's im Haus war, weiß ich nicht gewiss. Wir haben's gehört, wie wir gerade vorne in den Hof rein sind. Ja, red's nicht lang, lauft's hinter. Na, müssen wir schon schnell. Ja, sowas, nein! Na, die Tür geht nicht auf. Wir müssen das Werkstattfenster einschlagen und durchs Fenster einsteigen. Von da kommt man im ersten Stock auf. Da ist ein Pflasterstor, schmeißen Sie ihn durch. Ach, das ist gescheit, ja, tun wir gleich her. So. Ja, das haben wir. Ja, da ist ja! Ja, da kommt ja der Herr Eder. Ja, was ist denn da los? Was macht's denn hier da? Was gibt's denn da? Schauen Sie, jeder bei Ihnen im ersten Stock brennt. Schnell, sperren Sie doch auf, Herr Eder. Schauen Sie, der Rauch. Was? Schnell! Der Bummuckel. Schnell! Bummuckel! Der Bummuckel hockte starr vor Schreck und Ratlosigkeit hinter einem Bretterstapel in der Werkstatt. Der Meister Eder aber behielt trotz seines maßlosen Schreckens einen klaren Kopf. Mit Wassereimern, die sie in der Werkstatt füllten, und feuchten Handtüchern vor dem Mund, ging er zusammen mit dem Hausmeister den Zimmerbrand an. Die Buben mussten im Hof bleiben. Meister Eder hatte Glück im Unglück. Der Tisch stand nicht in der Nähe eines Vorhangs, er stand flammend in der Mitte der Küche. Das Tischtuch und die Zeitung waren verbrannt und die Tischplatte verkohlt. Es war gerade noch gut gegangen. Der Boden war von dem vielen Wasser ein einziger See. Das hätten wir geschafft. Gerade noch. Also müssen schön entschuldigen, Herr Eder, dass ich ein Fenster nicht geschmissen habe. Ich habe nicht wissen können, wann Sie kommen, gell? Nein, das war schon recht. Ich danke Ihnen für alles. Ja, ich verstehe bloß nicht, wie das hat passieren können. Haben Sie den Trainer die Zigaretten drin lassen? Kann schon sein, ja. Ja, du liebe Zeit, ganz blass sind Sie, Eder. Haben Sie einen Schnaps da? Ja, ein Schnaps könnte nicht schaden. Mings auch einen. Ja, fällt was. Dankeschön. Mein Lieber, vertrag keinen Schnaps. Aber ich schicke Ihnen jetzt gleich meine Frau her, dass sie Ihnen putzen hilft. Ja. Da, Herr Rinder, schaut ja furchtbar aus. Ja, furchtbar. Wenn ich denke, was da alles passieren hätte können. No. Ruiniert hätte ich sein können. Ja, Leute, jetzt noch was sicher. Was denn? Jetzt muss ich noch was Dummes fragen. Wie Sie das Feuer gesehen haben, haben Sie aber Budugel oder Punugel oder sowas ähnliches gerufen. Was haben Sie denn da gemeint? Was ich da? Ja. Nix. Wissen Sie, das ist bloß so eine schlechte Angewohnheit von mir, dass ich das rufe. Ja, so. Ja, das sage ich alle, aber auch wenn ich da schrick, ja. So wie der andere Gruzi Nesen sagt. Ach so. Ja. Na, also, ich gehe jetzt und hole meine Frau. Für gut dabei. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Geh, Herr Eder, am besten gar nicht. Das war doch selbstverständlich. Ja, für dich. Für gut dabei. Meister Eder. Ich will's nie mehr wieder tun. Sind wir jetzt geschiedene Leute? Ja, Pumuckl. Willst du mich nicht mehr anschauen? Ich hab das aber gar nicht gewollt, dass... Dann brauchst du gar nicht reden. Ich weiß, dass du jetzt willst, dass ich gehen soll. Für immer. Ja. Ja. Aber ich kann nicht fortgehen, solange du lebst. Du hast mich gesehen und ich muss bleiben. Aber wenn du willst, dann lebe ich nur noch in der Besenkammer. Du bekommst das große Klabauter Ehrenwort. Die Sturmflut soll mich vernichten, wenn ich noch einmal Altzündholz anzünde. So, das Ehrenwort habe ich dir jetzt gegeben und lebe fortan in der Besenkammer. Nur noch in der Besenkammer. Vorher aber nehme ich noch diesen Putzlumpen und helfe dir aufputzen. Darf ich? Von mir aus, Pumuckl. Ich gehe jetzt runter und gib den braven Buben was. Und du? Mei, du, was du tun musst und was du tun willst. Ja. Meister Eder! Das tue ich ganz bestimmt nie wieder. Ja, diesen Schwur wird der Pumuckl auch ganz bestimmt halten. Nur das mit der Besenkammer. Nun ja, ein paar Tage hat der Kobold sich wirklich dorthin verkrochen. Dann allerdings, schließlich ist der gute alte Meister Eder ja nicht aus Stein, ist er immer öfter aufgetaucht und dann hat auch der Schreinermeister wieder mit ihm geredet. Und darüber war der Pumuckl so glücklich und froh, dass er so brav war, dass es fast braver nicht mehr geht.